Yes. Guten Tag. Mein Name ist Ahmet Tutoğlu. Ich bin hier als Astanas tätig und würde gerne mit Ihnen diese Aufnahmegespräch führen. Bitte fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden. Wie heißen Sie? Ja, ich heiße Marion Engel und ich komme hier wegen meines Sohnes Marvin. Mardi. Marvin. Mardin. Marvin mit V in der Mitte. Ah, okay. Mardin Nee, oder? V. Marvin. Ah, Marvin. Marvin, okay. Marvin, ja. Wie ist Ihr Nachname? Engel. Engel. Engel. Engel. Engel. Okay. Marvin Engel ist das Kind. Okay. Wie alt ist Ihr Sohn? Ja, Marvin ist jetzt ziemlich genau 9 Jahre. Der hat in ein paar Tagen Geburtstag. 9 Jahre. Okay. Wann hat er genau geboren? Wann Er ist ist am er geboren? 5.2.2013 geboren. 12. Nee, Zweite. fünfte, Ah, zweite. 15. 5. Ah, 2000. 2013, 2013. ja, okay. Okay. Wie lang ist Ihr Sohn? Sie meinen, wie groß? Ja, wie groß? Ja, ich meine, letzte Mal war so 1,31. 1,31. Okay. Wie schwer ist der? Ja, ich meine, 28 Kilo wiegt er. Der steht ja nicht still auf der Waage, aber ich meine, so 28 Kilo hat er. 28, okay. Was kann ich für Sie tun? Ja, also der Marvin ist echt mein Sorgenkind. Ja, ich dachte erst, es hängt vielleicht mit unserer familiären Situation zusammen, aber jetzt scheint es doch irgendwie realer zu sein. Ich dachte immer, er hat vielleicht keine Lust, in die Schule zu gehen oder er hat immer über Bauchschmerzen geklagt. Und jetzt fällt mir eben auf, dass er doch sehr oft Durchfall hat und dass er auch nicht gut isst. Und ja, manchmal sagt das dann auch nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, ist vielleicht doch nicht so schlimm. Ich dachte so ein bisschen, der will sich vielleicht vor der Schule drücken. Aber nein, das scheint doch irgendwie ernsthaft zu sein. Seit wann haben Sie hat er diese Beschwerden? Wann haben Sie Ja, das das ist jetzt schon bemerkt? ziemlich lange. Das ist bestimmt schon ja fast ein halbes Jahr. Und ja, wissen Sie, ich habe mich jetzt gerade vor nicht allzu langer Zeit von meinem Mann getrennt und die Kinder sind halt bei mir. Dann habe ich gedacht, das hängt vielleicht damit zusammen, dass er irgendwie so unter Druck ist. Aber naja, und jetzt hat er dann auch tatsächlich ein bisschen an Gewicht verloren. Ich meine, er hat schon mehr gewogen. Und ja, also er ist einfach schlecht dran. Muss man dazu sagen, dass Marvin schon als kleines Kind haben wir das festgestellt, dass er Diabetiker ist. Ja, Diabetiker. und ja, Okay. und Diabetik aber er Tipp. ist eigentlich, war er immer gut eingestellt mit Insulin. Typ 1, oder? Ja, natürlich, klar. Typ 1, okay. Okay, Sie nutzen ja Insulin, okay. Er ist auf Insulin eingestellt, das hat der Arzt alles gemacht und das machen wir halt nach Schema. Aber ja, er ist halt auch ein mäkeliger Esser. Ne? Er mag überhaupt nicht die Sachen, die eigentlich gut wären für ihn und isst ganz wenig Obst und Gemüse, was natürlich für ihn als Diabetiker gut wäre. Und ja, und jetzt geht es ihm also wirklich ganz schlecht und jetzt bin ich wirklich in großer Sorge um ihn. Okay. Sie haben gesagt, er hat manchmal Durchfall. Ja, also inzwischen ist es wirklich 2 bis 3 Mal in der Woche. Und das sind richtig heftige Durchfälle. Heftiger Bauchschmerzen, oder? Und Bauchschmerzen, ja. Bauchschmerzen. Okay, aber diese Bauchschmerzen ist kolikartig oder haben Sie das bemerkt ja da Ich kann das bemerkt? gar nicht, ja, wie beschreiben Kinder Bauchschmerzen, ja? Er sagt halt, mein Bauch tut weh. Und also aufgefallen ist mir das neulich mal, da haben wir Nudeln gegessen und danach war es dann ganz schlecht. Ah, nach dem Nudeln, ja. Okay. Wie ist es mit Brot? Ja, da ist es eigentlich. Ja, sonst, wir essen natürlich ja nicht immer warm, sondern abends und morgens ist der Brot. Und da ist es auch manchmal so, ja. Okay. Okay, dann. Ja, Sie haben das. Ja, Sie haben gesagt, seit halb Jahren diese bemerkt. Waren Sie früher für diese Beschwerden einem anderen Arzt oder? Nein, ich habe das ja, wie gesagt, auf die spezielle Situation geschoben und habe eben auch gedacht, dass er in der Schule irgendwie Probleme hat. Die Lehrerin hat mir jetzt auch gesagt, Okay. dass er eigentlich ein bisschen, also, ja, unkonzentriert ist im Unterricht. Und ich habe das eben auch so auf unsere familiäre Situation geschoben und habe halt gedacht, ja, gib ihm ein bisschen Zeit, sich wieder zu fangen und sich an die Situation zu gewöhnen. Aber das jetzt irgendwie macht mir das jetzt doch große Sorgen. Okay. Hat er erbrochen in dieser Situation? Nee, das ist mir nie aufgefallen. Nee, hat er auch nichts von Oder gesagt. hat er gesagt, Übelkeit? Nee, eigentlich nur Bauchschmerzen. Okay. Hat ja, ich möchte einige Fragen mit Ihre Situation, mit Ihrem seinem Sohn Situation, Ihrem Sohn Situation. Ja, Erbrechen, und gibt es Fieber oder? Fieber ist mir nicht aufgefallen. Nee, der war nie warm oder fiebrig oder hat sich schlecht gefühlt in der Hinsicht. Nee. Oder Schweißausbrüche zum Beispiel in der Nacht oder? Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Nein, nein. Okay. Was mir aufgefallen ist tatsächlich, dass er ziemlich häufig Wasser lassen muss. Ah, Wasser Er geht lassen. also häufig auf die Toilette. Häufig. Wie oft zum Beispiel in der Tag? Boah. Ja, vielleicht schon so am Nachmittag so viermal oder so. Und ich glaube, in der Schule geht er zwischendurch auch immer noch mal raus. In der Nacht, wissen In Sie, der wie Nacht glaube ich das? nicht, da schläft er eigentlich durch. Okay, nachmittags aber viermal. Sie haben gesagt. Bestimmt, ja. Okay. Gibt es Schüttelfrost oder haben Sie das bemerkt? Nee, nee, nee, also so Fieberanzeichen, sowas hat er nicht, nee. Okay. Trinkt er genügend genug Wasser? Ja, doch, also trinken tut er eigentlich schon ganz gut. Ja, also ich mache dann Tee oder mal trinkt er Saft. Cola und sowas darf er ja natürlich nicht wegen des Diabetes. Okay. Mal so ein Orangensaft oder sowas, das trinkt er schon und Aber nicht manchmal so auch viel oder Milch. nicht wenig, oder? Bitte? Nicht Nicht so extrem viel, wenig. Nö, nicht nö, so wenig, oder? nö. Nö. Eher Okay. vielleicht sogar ein bisschen viel. Okay, dann. Hat er Husten? Husten? Ja. Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Okay. Ja, Sie haben gesagt, er ist Diabetiker. Hat er andere Vorerkrankungen? Ja, vor 2 Jahren musste er mal operiert werden im kleinen Eingriff wegen eines Leistenbruchs. Leistenbruch. Welche Seite, linke oder rechte? Oh, rechts. Recht. Okay. Gibt es andere Operationen? Keine. Nee, sonst nichts. Okay. Hat er einen Unfall gemacht oder haben Sie das? Unfall hat er nie erlitten. Nee, nee, nee. Gott sei Dank. Bisher nicht. Nein. Ich hoffe, das bleibt so. Okay. Sie haben gesagt, er nutzt Insulin. Mhm. Ja. Wie oft und die Dosierung, kennen Sie das? Und ich hab ein Schema hier, das kann ich Ihnen zeigen. Okay. Nehmen wir andere weitere Medikamente, oder? Nee, nee, sonst. Kinder, nee. Ne? Nee, der sonst weiter kriegt er nichts, nein. Okay. Frau Inger, kommen wir jetzt Ihre Allergien, oder hat er Allergie, oder? Gegen nein. Taub oder aus. Ja, tatsächlich ist mir jetzt in letzter Zeit mal aufgefallen, das ist aber wirklich ganz neu, dass er oben an den Armen so einen Ausschlag hat. Das hat er an beiden Armen. Ausschlag. Aber woher das kommt, das habe ich noch nicht rausgefunden. Haben Sie eine auslösende Faktor bemerkt, oder? Für das? Nein, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Das ist jetzt auch ja ganz neu. Neu, und Sie haben das nur einmal gesehen, oder? Nein, seitdem, also seit kurzer Zeit hat er das, seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen. Mhm. Okay. Kennen Sie eine Unverträglichkeit zum Beispiel? Ja, Sie haben gesagt, mehr Nudeln nach dem Nudeln-Durchfall. Ja, da hat er halt Bauchschmerzen bekommen, genau. Ja. Ja. Oder Fructose oder Laktose-Unverträglichkeit? Bisher war da nichts bekannt, ne? Ne, okay. Okay. Sind Sie gesund? Ich frage Ihnen. Ja, fast. Ich habe das einzige Problem, was ich habe, tatsächlich Gallensteine, aber die sind bisher noch nicht operiert worden. Die zwischendurch habe ich da mal kurz Beschwerden und dann legt sich das aber wieder und da habe ich Gott sei Dank keine Probleme. Okay. Wie ist der Vater? Der ist grundsätzlich auch gesund, der hat ein bisschen erhöhten Blutdruck. Okay. Hat Marvin Geschwister? Er hat einen Bruder. Ah, Bruder. Ist sein Bruder gesund, oder? Sein Bruder? Der Bruder ist gesund, ja, zum Glück, ja. Okay. Okay. Ja, der Marvin ist unser Sorgenkind, ne? Okay, aber nicht keine Sorge, ja. Ich habe eine Frage. Rauchen Sie? Ich rauche nicht, nein. Und Vater? Der Vater hat gelegentlich mal geraucht, aber nie in der Wohnung. Gelegentlich geraucht. Mhm. Okay. Okay, dann. Sind Sie verheiratet? Ich bin geschieden. Ah, geschieden. Ah ja, Sie haben gesagt. Ja. Okay, und Sie leben mit? Ich lebe mit den Kindern zusammen. Ne? Kindern. Diese Kinder sind bei mir. Okay. Sie haben gesagt, diese Situation war problematisch, diese Geschichte. Ja, natürlich, deswegen habe ich auch alles da drauf geschoben, weil ich gedacht habe, dass die Kinder irgendwie vielleicht auch, gerade jetzt Marvin als sensibles Kind vielleicht darauf reagiert, deswegen habe ich das alles da drauf geschoben. Deswegen komme ich auch jetzt erst damit, aber es wird ja irgendwie gar nicht besser. Und das habe ich gedacht, müssen wir doch mal danach gucken. Okay. Diese Situation ist problematisch für Kinder. Ich denke das ja auch. Und okay, dann haben Sie finanzielle Probleme, oder? Bitte was? Finanzielle Probleme. Nein, zum Glück nicht. Finanzielle. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Sekretärin. Sekretärin. Okay, dann Ich brauche arbeite halt Teilzeit, damit ich dann, wenn die ich. Schule vorbei ist, nach den Kindern gucken kann, ne? Ah, Sie arbeiten Teilzeit. Okay. Ja, das ist für Kinder gut, ja, ich denke. Okay. Okay, dann Frau Engel. Ja, ich habe meine wichtigen Fragen gefragt. Möchten Sie irgendwelche Dinge hinzufügen? Na, ich möchte jetzt halt nur natürlich wissen, was mit dem Marvin ist und was man dagegen tun kann. Und ja, ob das mit dem Diabetes zusammenhängt und ja, was wir Okay. tun können, damit es ihm wieder besser geht. Okay, als erstes möchte ich körperliche Untersuchung machen und dann wir können über das sprechen und ja, diese Situation, aber ich denke nicht schlechte Situation, sondern denke ich, das ist ein Verträglichkeitsproblem. Ja, Okay. okay. Aber wir können das jetzt nach dem Untersuchen und Blutabnahme und ja, und außerdem denke ich, ein Ultraschall ist wichtig. Ja, Nach das den tut ihm aber Dingen, nicht weh, ne? Ultraschalluntersuchen tut ihm nicht weh, ne? ja, nicht es gibt, es ist Schimmelstoße Das ist gut, ja. Untersuchung, ja, und deswegen es gibt kein Problem. Und ja, nachdem diese Situation können wir sprechen. Ja, das ist gut. Dann Okay. bin ich ja gespannt, was Sie rausfinden. Okay, dann. Alles klar. Gut. So, besorgte Mutter. Ja, aber ja, ich denke, Aber, aber. ja, klar. Ja. Bingo sozusagen. Ja, gut. Gibt es Fragen von den Kollegen, Kolleginnen? Alle sind erschlagen. Okay. Gut. Ich brauche ein bisschen Ja, Zeit. wollen wir gleich weitermachen mit dem Arztgespräch? Ja, Oder wollen Sie ein bisschen noch sacken und aufschreiben? ein oder 2 Minuten, ja. Ja, gut, okay. Ich trinke so lange Tee. Vielleicht können wir noch fragen, wie viel Kilo hat er abgenommen und gibt es Blut im Stuhl? Ah, zwei gute Fragen, ja. Ja, das war wichtig. Gut, also Blut hat er nicht im Stuhl und Wie war die oder ist der Mutter Konsistenz? zumindest nicht aufgefallen. Okay. Und er hat in letzter Zeit 3 Kilo abgenommen. Innerhalb In wann? welcher Zeitraum? Ja, in 4 Monaten. 4 Monate, okay. Welche Probleme? Nochmal die ganze Latte von Problemen? Da kam gerade eine Wortmeldung, eine schriftliche Meldung. Soll ich nochmal alle Symptome sagen? Alle Symptome? Nee, es kam gerade eine schriftliche Anfrage. Ich soll nochmal Probleme wiederholen, aber ich weiß jetzt nicht, das waren ja 1000 Probleme. Patientenvorstellung, vielleicht können wir noch mal wiederholen. Nochmal von vorne. Also, das Kind hat Verdauungsprobleme, Bauchschmerzen nach dem Essen, ist von Natur aus Diabetiker, also von Start an Diabetiker und fällt jetzt eben auf durch Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, häufiges Wasserlassen, wässrige Durchfälle und Bauchschmerzen, speziell nach dem Essen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Und fällt in der Schule durch schlechte Leistungen eigentlich auf, durch Teilnahmslosigkeit, Unkonzentriertheit. Hat er Langt doch so? Probleme, wenn er Milch trinkt? Hat er Probleme, wenn er Milch trinkt? Das weiß ich tatsächlich nicht so ganz genau. Also sagen wir so, das ist der Mutter nicht aufgefallen, um das mal jetzt sehr diplomatisch aus der Schlinge zu ziehen. Keine Ahnung. Also sie hat ja gesagt, er trinkt gut, er trinkt Milch und Tee und Saft. Und ja, die Bauchschmerzen sind halt eigentlich nicht so zwingend nur durch die Milch verursacht, auf alle Fälle. Ah ja, okay, gut, gerne. Vielleicht so eine Frage auch können wir stellen. Ja. Also Schlafstörungen nach Schweiß oder Albtraum, Insulindosen, so können wir denken. Ach. Ja, also ist jetzt nicht beschrieben, überhaupt nicht. Und ich weiß halt zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt von mir aus. Ich bin ja nicht die echte Mutter, ja. Ich weiß zu wenig über den kindlichen Diabetes 1. Ja, ich kann da jetzt also wirklich nicht aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, so und so ist das Kind. Ja, weiß ich wirklich nicht. Müsste ich jetzt irgendwie mir was zusammenreimen, kann ich aber nicht. Ne? Aber eigentlich ist es nicht, im Fall jetzt hier ist es nicht beschrieben, überhaupt nicht. Gut. Ja, können wir? Ja, Gut. okay. Guten Abend oder guten Tag, Guten Tag, ja. Frau. Ich möchte Ihnen einen Patient vorstellen. Haben Sie Zeit für mich? Ja, natürlich. Okay. Mein Patient ist Martin Engel, 9 Jahre alt und 28 Kilogramm, 131 Zentimeter lang, kam zu uns mit seiner Mutter und habe er Bauchschmerzen und Akut? nein. Hat er akut jetzt Bauchschmerzen gehabt? Nein, kam zu uns wellenförmige oder Bauchschmerzen seit halb Jahren Ach, so aufgetreten. lange schon. Ja, und nachdem Konsum. Konsum aufgetreten. Ja, und außerdem habe er Diarrheattacken auch. Wie Und häufig? wie häufig? 2 oder 3 Mal pro Woche. Ah ja, okay. Und außerdem in diesem Zeitraum habe er 5 Kilogramm in diesen 4 Monaten abgenommen. 3 Kilo. Das Drei, bleibt ja nichts über von dem Kind. falsch geschrieben. Ja, 3 Kilo Ja. abgenommen. Ja, außerdem vor vegetative Anamnese ergab sich Polyurie und Polyurie, Nikturie. Ja, und nein, nicht Polyurie. Und vor Erkrankung ergab sich habe er Diabetes mellitus Typ 1. Oh ja. Nehme er Insulin. Mhm. Und ist der eigentlich gut eingestellt, der Diabetes? Ja. Mhm. Bitte? Ob der Diabetes gut eingestellt ist? Ah, ja, ich denke ja. Mhm. Aber ich habe das nicht gefragt. So stand nach inguinal Hernie. Mhm. Er nehme Medikamente nur Insulin, ich habe das gesagt. Die Allergien, Allergnese ergab sich Eczema seit 2 Wochen aufgetreten im Oberarm, beide Oberarme. Und die Familie, seine Mutter kennen keine Verträglichkeit. Und nochmal bitte, seine Mutter? Keine Unverträglichkeit. Ach so, Sie kennen keine Unverträglichkeit, ja. Mhm. Ja. Ja. Familienanamnese, ergab sich, Mutter hat Cholelithiasis und Vater hat Arterielhypertonie. Ja, ich habe das gefragt, irgendwelche in der Haus brauchen oder nicht. Und Vater manchmal. Aber er ist nicht jetzt in der Haus, aber früher, ich denke, weil sie geschieden und diese Kinder leben mit ihrer Mutter jetzt. Also die Mutter war mit dem Kind da und die Kinder leben auch bei der Mutter. Okay. Ja. Hm? Und ja. Und hat er noch Geschwister? Ja, er hat einen Bruder. Mhm. Auch. Und aber es ist gesund. Er ist gesund, okay. Mhm. Gesund. Ja. Und seine Frau ist, seine Mutter ist Sekretärin tätig und Teilzeit arbeitet. Mhm. Ja, aufgrund der erwähnten Angaben gehe ich auf eine Verdachtsdiagnose auf Zöliakie aus. Zöliakie? Mhm. Ja, Zöliakie. Zöliakie aus. Alternativ kommt Alternativ. Was denken wir zum Beispiel? Ja, infektiöse Ursachen, Gastroenteritis. Ja, aber seit einem halben Jahr, was könnte es noch sein, wenn es richtig blöd läuft auch? Was kann sein? Colon irritable ist hier angegeben. Dann ist Crohn und Colitis ulcerosa angegeben. Colitis ulcerosa. Okay. Ja, ich ja glaub, natürlich für Kind diese vergleichsweise exotisch, ne? Ja, ja. Ich dachte, ja. Was machen Sie denn jetzt mit dem Marvin? Was machen Sie denn jetzt mit dem Marvin bei der Untersuchung? Okay, als erstes möchte ich körperlich worauf untersuchen. Worauf achten Sie da besonders? Okay, ich möchte als erstes diese Ausschläge gesehen möchten. Okay, ja. Mhm. Und dann ich möchte die Bauch gut untersuchen. Mhm. Ja. Was erwarten Sie bei der Palpation des Bauches? Ja, ja mit der Palpation, ja, ich denke, es kann normal sein oder gestern war, ich weiß nicht, was er gestern gegessen hat. So, schlau, ja. Deswegen zum Beispiel, ich kann warten mit Tourismus, wenn er Nudeln esse oder Brot esse. Okay. Und dann gut. Ich kann das abhören auch. Mhm. Ja. Was machen Sie labortechnisch? Labortechnisch für Chodiaki. Das war ein Test, ja. Anti. Mhm. Passt schon gut. Fängt schon gut an. Ja, ich war das, aber ich erinnere mich das jetzt nicht. Also Antikörper gegen Gluten. Ja. Und dann wahrscheinlich erhöhte Entzündungsparameter. Und was hier noch angegeben wurde, erwartet ein Eisenmangel und dass das Gesamteiweiß erniedrigt ist. Ja, wegen Absorptionsprobleme. Wegen der Absorptionsprobleme, genau. Mhm. Ja. Gut. Ja, und Sie sagten, eine Sonographie wollen Sie machen? Ja, ich möchte das machen, weil ich möchte andere Dinge auslösen. Ja. Andere ausschließen. Ausschließen, ja. Ja, okay. Das ist sicherlich sinnvoll. Genau, okay, gut. Wenn sich dann Ihr Verdacht bestätigt, was ja fast auf der Hand liegt, was wäre denn dann Ihre Empfehlung fürs weitere Vorgehen? Okay. Als erstes, Glutenkarenz ist wichtig für diese. Ja, was bedeutet das dann jetzt im Alltag tatsächlich? Das bedeutet zum Beispiel, ja, diese Kinder möchten viel Nudeln essen. So, deswegen Nudeln ohne Gluten, zum Beispiel mit nicht mit Mehl von was? Kein Weizen, ne? Normal, ja. Sind Nudeln bei uns mit Weizenmehl. Ja. Was soll das Kind denn statt Getreidesachen essen? Was kann es essen? Es gibt natürlich so glutenbefreites Getreide. Ja, okay. Aber welche Stoffe sind denn von Natur aus glutenfrei? Okay, ja, er kann zum Beispiel Reis essen. Reis, genau. Und ja, natürlich Obst, Gemüse und Fleisch, kein Problem. Ja. Ich habe hier noch zwei Getreidearten, die ja vielleicht hier gar nicht so vertraut sind in Deutschland, aber anderswo auf der Welt durchaus und die gut gehen. Also unsere klassischen vier Getreidearten, die es hier gibt, wäre Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, sollen alle nicht, ne? Die Klassiker gehen alle nicht, aber Reis geht und Mais geht und Hirse geht. Mais? Ja, also Maismehl, das ist ja häufig in diesen glutenfreien Broten ist ja oft Maismehl drin, ne? Und Hirse geht und natürlich gehen auch Kartoffeln. Das ja. Heißt, dieses Kind, was also bisher wenig Obst und Gemüse gegessen hat, muss seine Ernährung schon relativ radikal umstellen. Ne? Okay. Ja. Aber, der arme kleine Kerl, ja. Ja, Diabetiker auch, aber deswegen diese Reis, Mais und ja. Mit dieser Ernährung muss seine Frau, seine Mutter ja, Aufmerksamkeit. Ja, sie muss sich richtig doll kümmern um die Ernährung von diesem Kind, ganz genau, ja. Und ich meine, Erwachsene die erleben ja selber mit der Diät, was ihnen bekommt und was nicht. Aber Kinder haben natürlich diese Einsicht nicht. Und da ist das schon deutlich schwieriger, ne? Gut, wie ist das denn mit der Milch? Milch Konsum ist kein Problem. Ich weiß nicht, wo das herkommt und was der Hintergrund ist. Ich habe als Hinweis Laktose beschränken und tatsächlich in den ersten Monaten bei Beginn der Diät. Für Kontrolle, ja. Bitte? Für Kontrolle oder für diese Situation wegen Laktose oder. Das habe ich überlegt, ob man das praktisch macht, um eine parallele Laktoseintoleranz auszuschließen. Dass man die Milch weglässt. Also hier steht, in den ersten Monaten soll man ihnen keine Milch geben. Ich habe keinen Hinweis dafür gefunden, warum, aber das scheint tatsächlich irgendwie so ein Ding zu sein. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht kann da auch irgendjemand von den Kolleginnen, Kollegen was zu sagen, dass man das macht, um eine parallele Laktoseproblematik auszuschließen. Und dann ist hier noch ein wichtiger Hinweis, den ich eigentlich auch ganz, ganz klug finde, praktisch Vitaminsubstitution aufgrund der Resorptionsstörung. Ja, richtig. Na? Und ja. Zwar die fettlöslichen. E, D, K und A soll man substituieren. Natürlich ja immer mit Maß und Vorsicht, aber finde ich. Also fand ich jetzt einen ganz interessanten Hinweis. Gut, genau, B12 kommt, ja. wie lange muss er denn diese Diät machen, der Junge? Wie lange? Wie lange? Wie lange muss dieser Kind Diät machen? Wird es irgendwann besser? In seinem Leben? In der Zeit. Ja. Nein. Diese Situation ist nachhaltig. Ja, langdauernd, also lebenslang praktisch, ne? Ja, naja, genau. Genau. So. Ja, da wird sich die Mutter aber nicht freuen. Über die Informationen. Ja. Nee, also ich würde sagen, da ist alles gekommen. Wieder, das ist irgendwie mir jetzt schon bei ganz vielen aufgefallen. Die Anamnese ist immer super. Die Präsentation ist ein bisschen stockend. Ja. Sprachlich nicht ganz so sicher. Was mir jetzt aufgefallen ist, Sie haben ganz viel in Ihren Computer geguckt und mich nicht angeguckt als Mutter oder als Patientin. Ja? Das ist vielleicht in der realen Situation dann anders, aber das muss man tatsächlich wirklich ein bisschen auf dem Schirm haben, dass man Leute anguckt, ja, mit denen man spricht. Ich weiß, dass das sehr verlockend ist, auf seine Dateien oder auf seine Notizen zu gucken. Ne? Aber ich glaube, das nehmen auch die Prüfer übel, wenn sie die nicht angucken. Ne? Also das nur als Hinweis. Sonst würde ich sagen, ist da alles gekommen, was zum Thema kommen muss. Und ich habe auch keine weiteren Fragen mehr. Gut. Okay. Okay, vielen Dank. Ja, dann kann Marvin ja hoffentlich bald wieder fröhlich zur Schule gehen. Okay. Alles klar. Ja, aber als erstes dachte ich, jugendliche Depression, ja. Ja, ich habe da ja auch. Ich habe da ja in die Richtung ein bisschen hingearbeitet, weil ich ja irgendwie eine Erklärung brauchte, warum hat das Kind ein halbes Jahr lang Durchfall und die Mutter kommt nicht zum Arzt, ja? Ist ja völlig bescheuert. Ne? Und die Situation gab das natürlich ein bisschen her. Ne? Scheidung der Eltern ich glaube, jeder, der Kinder hat, kennt das. Ne? Das Kind hat keine Lust zur Schule, weil es geärgert wird von irgendjemandem und sagt, ich habe Bauchweh, ich kann auch nicht in die Schule. Ne? Und dann sagt man, ach, stell dich nicht so an und so, schreib dir heute Deutschtest oder so, ne? So, und insofern, warum hört man ein halbes Jahr lang nicht hin, was mit dem Kind ist? Ja, spätestens nach 2 Monaten macht man doch eigentlich irgendwas. Ja, und die Mutter hat deswegen ja so ein bisschen gesagt, hey, ich habe gedacht, ne, wäre vielleicht so. Ne? Und ja, die wollte sich entschuldigen. Kann ich meine Meinung sagen? Gerne. Kann ich meine Meinung sagen? Immer. Ja. Bei diesem Patienten in diesem Alter, 19 Jahre, neun Jahre und der Typ 1 Diabetes hat und, wahrscheinlich sehr häufig kontrolliert werden müssen, sollte auch eine Zöliakie Erkrankung meiner Meinung nach differenziell diagnostisch in Betracht gezogen werden. Von vornherein? Ja, es ist sehr schwierig, diese Patienten zu diagnostizieren. Bei diesen Beschwerden sollte unsere Patienten unbedingt an eine Zöliakie gedacht werden. Aber erstmal Verdachtdiagnos ist meine Meinung und unkontrollierte Diabetes mellitus und Darmenteropathie. Ja, praktisch wegen der schweren Grunderkrankung sozusagen. Ja, weil Zöliakie-Patienten, diese Patienten muss maximum 6 oder 7 Jahre eine diagnostiziert werden müssen. Diese Jahr sehr lange Jahr. Das habe ich nicht verstanden. Drei Zöliakie diagnostiziert, drei Formen. Und diese Jahr, zweite Form, maximum 6 oder 7 Jahre diagnostiziert. Ach so, das ist so spät. Ja, so spät, ja. Und diese Patienten Typ 1 Diabetes mellitus, und diese Symptome für diese Patienten denken, aber nicht andere. Typ 1 Diabetes mellitus und viele kontrollierten müssen danach Zöliakie. Also habe ich das richtig verstanden? Also genau genommen hätte die Zöliakie viel früher auffallen müssen, ja, weil der als Diabetespatient eigentlich in der Dauerkontrolle ist. Ja. Richtig? Ja? Ist das, und, ja, das ja, richtig. Gesehen? Und diario Neuse, eine Woche dreimal diario zum Beispiel, und Neuse und Gewichtverlust. Zum Beispiel erste Diagnose Hypertriose. Und danach unkontrollierte Diabetes mellitus, danach Zöliak. Ja, okay, das liegt nicht als erstes auf der Hand. Okay, ja. Das Einzige, was eigentlich so ein richtig Hammerhinweis war, war diese Geschichte mit dem Nudelessen. Ne? Ich glaube, da hat es auch bei Dr. Tordun hat es klingen gemacht, ne? Als er gesagt hat, nach dem Nudelessen hat er ganz doll Bauchschmerzen gehabt. Ne? Ja, das war... Schlüssel, ja. Ja, ja, ja. Und ja, das war, glaube ich, auch so gemacht in dem Fall jetzt, ja. Tatsächlich finde ich auch, dass die Geschichte mit dem Diabetes, ich habe überlegt, ob ich das weglassen soll, ja. Aber ich wusste nicht, was ich dann mit dem Fall mache, ob der dann überhaupt gar nicht mehr passt, ja. Ich bin halt selber kein Arzt, das ist mein Problem, ja. So, und die, was ich überlegt habe, macht man nicht heute tatsächlich ganz schnell nach der Geburt so ein Schnell-Zöliakie-Test? Gibt es da nicht irgendwas? Ich meine immer, dass Zöliakie ganz früh in der ganz frühen U-Untersuchung irgendwie abgeklärt wird. Bin mir aber nicht sicher. Hat jemand ganz kleine Kinder, der das weiß? Sechs Jahre, fünf oder sechs Jahre maximal. Ah, da macht man das, okay. Ja. Alles klar, okay, ja. Na gut, da hätte es da auffallen müssen, ne? Ja, genau. Ja. Gut. Gut, eine Sache vielleicht noch so zur Ergänzung. Irgendwo habe ich was gelesen von so einem H2-Atemtest. Weiß da jemand was drüber? Zwei Atemtest? H2, also so ein Wasserstoff, das praktisch durch die, jetzt muss ich wieder überlegen, wie das war, durch die vermehrte Gasbildung, durch diese Darmentzündung vermehrt Wasserstoff in der Ausatemluft drin ist und dass man das nachweisen kann. Ja, das war für H. pylori. Kann das sein? Ja, das war ein Test für H. pylori. Okay. Gar nicht für Zöliakie. Ja. Okay, ja, dann habe ich das verwechselt. Okay. Gut. Und dieser Antikörpertest, das war tatsächlich so ein, da gibt es ein Gluten und Gliadin. Gibt es noch so einen Antikörpertest? Ja. Na? Ja, Antigliadin, ja. Mhm. Ah, siehst du, da kommt Dexylose-Test, okay. Ich weiß nicht, was das. Ja, gut. Guck mal, haben wir dem Fall ja doch noch ein bisschen was abgewinnen können. Ja, gut. Ja, Emre, bist du zufrieden mit einer Fremdanamnese? Ja, ja. Das war sehr hilfreich. Dankeschön. Ja, ja. Von meiner Fälle. Ja, also ich fand jetzt natürlich noch ein paar ganz andere interessante Sachen da drin. Demnächst kriegt ihr nochmal einen Mainzer Fall. Okay, super. Ja. Alles klar. Gut. Ja, dann sage ich für heute schönen Dank fürs Mitmachen. Schönen Dank für die gute Betreuung durch meinen Doktor. Und wir sehen uns. Bitte? Nächste Mal. Heute ist schon Donnerstag, ne? Ja. Ja, sind irgendwelche Arbeitswütigen am Wochenende? Nein. Nicht. Gut. Keiner direkt vor der Prüfung? Nein. Nein. Okay. Dann sehen wir uns Dienstag wieder. Ja. Okay. Okay. Machen wir so. Dann vielen Dank. Alles schön gesund bleiben. Ja, gerne. Tschüss und vielen bis bald. Dank. Ja? Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.